der Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Auf jedes Wort voller Zärtlichkeit, da hör ich gerne hin. Und fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ich möcht auch mal glücklich sein, bis morgens früh um 8. Der eine liebt den Sonnenschein und ich nun mal die Nacht. Für eine Nacht voller Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin, nur wenn ich in Stimmung bin.